Transparenz für die Ohren. So, Marco nimmt schon auf. Ich danke. Dann begrüße ich euch alle zur Vorstandssitzung am 20. Dezember 2018. Und danke alle für euch kommen, besonders Marco für die Vorbereitung und Isam fürs Protokoll. Versammlungsleiter ist meine Wenigkeit, Protokollantin Isam. Das Arbeitspad ist auch, Aufnahme gestartet. Anwesend sind Walli, Christian, Helda, Frank, Bernd, Tatjana und meine Wenigkeit. Damit ist der Vorstand beschlussfähig. Ihr habt die Beschließung der Tagesordnung. Das ist neu. Wer ist für die Tagesordnung, wie ihr sie sicher gelesen habt? Gibt es irgendwelche Enthaltungen? Damit ist die Tagesordnung einstimmig angenommen. Wir kommen zum Protokoll vom letzten Mal, dem 6.12. Gibt es irgendwelche Einwände gegen das Protokoll? Dem ist nicht so, dann ist auch das Protokoll vom letzten Mal einstimmig angekommen. Irgendwelche Fragen dazu? Ja, ich wollte, weil wir auch eine Diskussion hatten und die sehr gut wiedergegeben worden ist, mich nochmal ganz besonders dafür bedanken, für das Protokoll, dass es alles sehr gut nachvollziehbar ist. Ich habe versucht, irgendwo eine Lücke zu finden, war aber nicht, war alles toll, danke. Okay, dann machen wir weiter und kommen zu den Berichten der Landesvorstände. Frank, fängst du bitte an? Oder Max? Ja, nur einen kurzen Überblick, weil ich hatte auch so viel zu arbeiten. Ich war aber nach der letzten Sitzung bin ich nach Berlin aufgebrochen und habe da, das war jetzt hier kein Auftrag oder so, aber ich habe wahrgenommen, eine Sitzung beziehungsweise eine Konferenz Big Data for Policy, Mercator Forum, die auch hier mit der Uni Duisburg da ein Forum haben und die hatten mich eingeladen, beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht. Das war sehr interessant und wird nochmal auch Thema sein. Denke ich, bei der Marina werde ich dazu was erzählen. Und dann habe ich dann nach dem Tag noch CELIP, das ist eine Zeitung, die sich mit Bürgerrechten und Polizei beschäftigt. War ich bei der Konferenz und habe mich als Pirat geoutet. Das war auch sehr interessant und ich denke mal ganz gut, dass ich da war. Ansonsten habe ich ein paar Gespräche mit Mitgliedern geführt und mich mit Organisationen beschäftigt. Okay, ich danke dir dafür. Dann gehen wir, jetzt gehen wir weiter, Tatjana. Ja, heute nur körperlich quasi anwesend. Ich habe vor allem die Tickets bearbeitet, Korrespondenzen mit verschiedenen Mitgliedern, ein bisschen AGÖA und sonst wegen Brotarbeit etwas out of order, wie der Basti letzte Mal geschrieben hat. Ich danke dir dafür. Dank Bali. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Diverse Mumble-Sitzungen, PolGF-Runde habe ich wieder mitgemacht, Vorstandssprechstunde war ich auch. Es gab noch PPT-Nachwehen, es gibt Vorwehen für den nächsten PPT, habe ich mich drum gekümmert. Diverse Kontakte in Ostwestfalen und Umgebung gepflegt und in Planung für 2019 die ganzen KVs in Ostwestfalen und drumherum zu besuchen. Neumitgliederbegrüßung, so wie wir das besprochen hatten, habe ich angestoßen, KV Bielefeld und Unterschriften gesammelt und ich bin in den Verwaltungsrat von 42 e.V. gewählt worden. Da gibt es dann ab dem nächsten Februar und März konstituierende Sitzung und auch ein Arbeitstreffen im Februar sogar in Nordrhein-Westfalen. Ich danke dir dafür und Glückwunsch zur Wahl. Helda? Hallo. So, ich habe jetzt die Vorweihnachtszeit. Da ist natürlich auch jede Menge privater Stress, der jetzt da ist, deswegen also auch nicht allzu viel. Ich habe aber in der Zeit das trotzdem noch geschafft, weil den Kreisparteitag in Duisburg zu besuchen. Duisburg in Dortmund, ich habe gerade in Duisburg geschrieben. Ah, Gott, Himmel. Ich war in Dortmund bei dem Kreisparteitag, so. Dort gab es neue Vorstandswahlen, habe das Ganze mit auch genutzt, mich auch mal in Dortmund mal mit den Menschen dort zu unterhalten und auch die mal anzutreffen und dort ein bisschen Werbung auch zu machen für die NRW-Marine, die noch kommt. Dazu gab es auch Gespräche, die ich jetzt auch noch geführt habe allgemein. Ich habe es unter anderem auch geschafft, dass es eventuell einen Slot zum Wiki geben wird, in dem ein bisschen das Wiki vorgetanzt wird. Ich hoffe, das kann da vielleicht mal genutzt werden. Dazu war ich bei den Team PolGF NRW-Sitzungen beide. Ich war auch bei beiden Team PolGF Bund-Sitzungen gewesen in den letzten beiden Wochen, obwohl in der letzter Woche ich nicht ganz gut dabei sein konnte, weil ich irgendwie mitten in der Sitzung ausfiel und dann irgendwie gar nicht mehr dran kam oder irgendwie was machen konnte. Und ich habe ein paar Zugänge zum Vorstandsblock vergeben, habe das mal nochmal ganz durchgeguckt und arbeiten wir da auch nochmal ein bisschen dran. Unter anderem auch den Beitrag, der am 14.12. rausging, den habe ich dann auch nochmal dort auf den Vorstandsblock gepackt. So. Ich danke dir dafür. Dann Bernd. Ja, vielen Dank. Also Ella hat es ja schon gesagt, es geht auf Weihnachten zu, da gibt es jede Menge andere Verpflichtungen. Diesmal war es ein bisschen mehr Bundgeschichten, wie jeder weiß, wegen Rechenschaftsbericht und so weiter. Die Sachen, die ich gemacht habe, steht dann im Pad und das war's. Danke. Ich danke dir. Ralf ist nicht anwesend, hat aber auch sehr viel Backoffice gemacht. Verwaltungsarbeiten will ich an der Seite und dieser Stelle sagen. Danke dafür, Ralf, wenn du dir das anhören solltest. Dann kommen wir zu mir. Ich habe Tickets bearbeitet. Dann habe ich einen sehr wichtigen Punkt, den ich lange verschlafen habe, das mit dem VKV-Zugang zum P-Shop geklärt. Die Sache ist relativ einfach. Ihr stellt einen Antrag an den Landesvorstand über ein Budget von, ich sage 200 Euro. Der Landesvorstand sagt im besten Fall ja. Und dann bestellt ihr im P-Shop mit dieser Ticketnummer, die ihr dann bekommt, die ihr ja habt, bestellt ihr im P-Shop für 200 Euro Sachen und die Rechnung geht an den Landesvorstand. So wurde mir das gerade vom P-Shop telefonisch erklärt. Und wenn Bernd gleich das nicht kommentiert, würde ich sagen, wir machen das jetzt so. Und das macht die Sache für uns einfach. Und beim P-Shop scheint das gang und gäbe zu sein. Das funktioniert wohl so. Und als letztes, meinen letzten Punkt möchte ich sagen, bevor ich Bernd die Möglichkeit nicht mehr was zu sagen. Ich habe die LAFO-Sprechstunde letzte Woche vertretungsweise geleitet. Es war keine Glanzleistung, aber denke doch ganz solide. Okay, ich würde jetzt gerade Wortmeldungen zulassen, oder? Wir machen erst Christian fertig und dann die Wortmeldung. Christian? Hallo, schönen guten Abend zusammen. Ich bin auch schnell fertig. ich habe ein bisschen Weihnachtsstress bei UPS. Da sind halt viele Pakete, die raus und reingehen. Habe einfach nur Tickets bearbeitet, um das mal allgemein zu halten. Und freue mich heute Abend auf eine schöne Sitzung. Ich danke dir dafür. Jetzt im Sprechenraum, ich fange von oben an, Sammy. Vaku war vor mir da. Entschuldigung, dann Vaku. Ich habe eine Rückfrage zu den P-Shop-Zugängen. Es ist ja unterschiedlich, ob ich einen Zugang habe, wie ich jetzt hier bei uns im Kreisverband habe. Da sehe ich erstmal andere Dinge, wie zum Beispiel Stimmkarten oder Stimmblöcke und habe auch etwas andere Preise als jemand, der so von außen einfach bestellt. Gibt es da jetzt einen VKV-Zugang, auf den alle zugreifen können? Mir wurde gesagt, die VKV-Zugänge wurden verschickt im Juni, Juli. Und das ist richtig, weil ich für den Kreis Olpe einen bekommen habe, auch wenn ich ihn noch nie benutzt habe. Sollte ein VKV oder ein KV, da gilt das glaube ich auch für, ne, KV weiß ich jetzt nicht, aber sollten die keinen Zugang haben, dann sollten die einfach an den P-Shop schreiben und dann wird dieser Zugang neu ausgestellt. Hat das deine Frage beantwortet? Ja, danke. Sammy? Ja, danke. Grüß euch. Mir ist was aufgefallen. Ist es nicht mehr üblich, dass wenn aus dem Vorstand jeder seinen Bericht abliefert, dass dann jemand sagt, hat jemand Fragen an Balli oder Christian oder den oder den oder den oder den. Ich hatte eine, die habe ich dann aber im Gedränge vergessen, weil ich sie mir nicht aufgeschrieben habe. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich das vermisse. Okay, wir können zukünftig in Betracht ziehen. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, was machen wir denn, wenn ich mich jetzt melde? Ich habe jetzt WM reingetragen. Ich quatsch vielleicht einfach dazwischen. Okay, mach. Nee, ganz kurz für Sami. Also wir überlegen sowieso von der Struktur der Sitzung, diesen Berichtsteil hier am Anfang ein bisschen knapper zu machen. Da hätte ich einen Vorschlag, wenn also eine Frage da ist, vielleicht die kurz zu notieren, um die dann halt im Anschluss an die Berichte zu stellen oder so. Aber da sind wir auch noch nicht fertig mit Überlegungen und wie Basti sagt, wir nehmen das auf, dass du gerne fragen möchtest. Schauen wir mal, wie wir das regulieren. Genau, okay. Wir machen weiter. Berichte Statistik werden nachgetragen und sind dann im Protokoll zu finden. Dann kommen wir zu Termine. Als einziger Termin steht da bisher der 26.01.2019. Das ist die Marina NRW in Bochum. Und dazu gibt es einen Wiki-Link mit mehr Informationen. Gibt es sonst irgendwelche Termine, die nachgetragen werden müssten? Du hast den Christian vergessen, oder? Nein, oh, ich habe mich vorgestellt. Nee, gut, da habe ich nichts vergessen. Okay, wenn es keine Termine gibt, dann kommen wir zum Workflow seit der letzten Sitzung mit dem traditionellen Kommentar von Helder zu seinen Listen. Ja, also Weihnachtszeit, ich habe jetzt also auch keine Infos jetzt reinbekommen, die ich jetzt bearbeitet habe. Also da habe ich noch nichts. Also bis auf natürlich die Kreisverbände-Liste, an der immer noch dran arbeiten. Dazu wird es dann auch auf der Marina dann eben mit dem Wiki vortanzen. Deswegen war es auch meine Bitte gewesen, dass es da gemacht wird. Dass es dann nochmal vorgestellt wird, was dann kommt. Der Uwe, der wollte da auch bis dahin auch noch ein paar weitere Kreisverbände da eingebaut haben, auch ein bisschen was dran verschönert, also ein bisschen was verschönert haben, bis, damit das eben auch mal auch vorzeigbar wird und irgendwann mal auch gezeigt werden kann. Ansonsten habe ich nichts. Okay, ich danke dir dafür. Als Wiedervorlage haben wir die Beschließung der Geschäftsordnung. Der Paragraph 15 der Geschäftsordnung wurde angepasst. Frank hat darauf plädiert, heute abstimmen zu lassen. Gibt es irgendwelche Einwände? Ja, wir hatten ja letztes Mal schon, war ja schon eingetragen. Der Link ist nicht schon eine ganze Zeit da. Ich habe gesehen, wollte nochmal sagen, die Reihenfolge, wie es jetzt da im Wiki steht, das hat nichts mit der Wertigkeit zu tun. Auch jetzt, glaube ich, bei den Aufgaben von jedem Einzelnen hat die Reihenfolge nichts damit zu tun. Vielleicht wird es auf der Vorstandsseite eine etwas andere Reihenfolge geben, aber ich denke, so wie es da drin steht, werden wir es jetzt dann mal machen. Okay, weil das wichtig ist, würde ich das gerne so abstimmen und fange oben an. Walli, bist du dafür? Sie. Christian? Ich bin dafür. Ich auch. Helder? Dafür. Frank? Jawohl. Bernd? Ja. Tatjana? Ja. Wir haben eine Geschäftsordnung. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Rückblick, Demo, kleiner Moment. Isan hat sich gemeldet und hätte gerne noch eine Zwischenfrage an diesem Punkt. Bitte, Isan. Bitte, Isan. Ja, okay. Meine Frage war, weil vorhin hatte ich technische Probleme, sonst hätte ich das vor der Sitzung angesprochen. Die Punkte, die jetzt drankommen, warum machen wir nicht erst die Anträge durch, also diesen ganzen Satzungsfu? Das, was da jetzt im Pad drin steht, gehört das nicht eher unter Sonstiges? Das geht auf mich, dass ich das da eingetragen habe, weil ich finde den Punkt Sonstiges eigentlich doof, weil das ist ja hier nicht Sonstiges, das ist ja eigentlich viel mehr. Wir haben aber tatsächlich im Moment sehr wenig Anträge. Ich glaube nur zwei, die können wir von mir, also auch wenn das jetzt das gewohnte Muster zu sehr durchbricht, schnell machen und gehen dann darüber. Wir müssen auch für nächstes Mal vielleicht nachdenken, ob da wirklich noch Sonstiges stehen soll, ob wir nicht mal die einzelnen Rubriken der Sitzung anders definieren. Also das lässt sich problemlos ändern, mache ich gerne. Musst mir nur sagen, wie. Okay, ich würde jetzt vorschlagen, erst die Anträge und dann die drei Punkte zu behandeln. Wenn Frank jetzt nichts dagegen hat und die dann auch nicht und Sammy im Sprechenraum nichts Gegenteiliges sagt. Nee, ich wollte nur anmerken, dass alles, was unter Sonstiges fällt, nicht genehmigt werden kann oder abgelehnt werden kann, weil es unter Sonstiges steht. Da ist dann wirklich auch nur Sonstiges. Und deswegen ist es von Frank ganz richtig, solche Dinge, wo Entscheidungen gefällt werden müssen, nach vorne zu ziehen. Okay. Wir halten die Struktur und gehen Anträge an den Landesvorstand. Da haben wir Ticket Nummer 308045 Siegen-Wittgenstein. Antragsteller ist Klaus, Unterstützer Peter und Will. Ich sehe von den Antragstellern keinen im Zuhörerraum und würde, ja, keiner korrigiert mich gut. Siegen-Wittgenstein beantragt 400 Euro für Materialien aus dem P-Shop. Das ist nur Punkt A. Und Punkt B 20 Euro für die Anmietung eines Postfaches. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Für mich persönlich, wir können das direkt jetzt so machen, wie ich das eben erklärt habe. Die haben 400 Euro aus dem P-Shop für Werbematerialien. Ich denke, was wird in die EU-Wahl fließen, beantragt. Und ich würde dem Antrag zustimmen, weil der Betrag jetzt nicht so verhorrend ist und ja eben für Werbematerialien definiert ist. Gegenstimmen? Ja, das wäre cool, wenn wir den jetzt so abstimmen könnten. Es ging schnell heute. Okay, dann stimme ich zuerst Punkt A ab. Ja? Wer ist dafür, 400 Euro den Siegnern zur Verfügung zu stellen? Entschuldigung, Basti, es gab doch keine Gegenstimme. Dann ist das doch, dann können wir uns da eintragen und gut ist. Okay, herrlich. Einstimmig angenommen, 400 Euro für verschiedene Werbematerialien. Gibt es irgendwelche Aussprache zu 20 Euro für die Anmietung eines Postfaches? Gibt es irgendwelche Gegenstimmen? Wenn da eine zweckgebundene Spende aus 2017 vorliegt, dann brauchen wir, glaube ich, nicht mal hier das abstimmen. Also dann ist das durch, finde ich. Okay, den Punkt habe ich wirklich überlesen jetzt. Entschuldigung dafür. Einstimmig auch angenommen die 20 Euro für die Anmietung eines Postfaches. Dazu müsste man sagen, dass, soweit ich weiß, das wird aber gängig sein, die Anmietung des Postfaches ist ein Jahresbetrag, der ja einmalig pro Jahr fällig wird. Ja, das sehen wir ja dann, je nachdem, wie gespendet ist und was sie für 20 Euro kriegen, das ist ja unproblematisch. Okay, wir kommen zum nächsten. Ticket Nummer 308854, Finanzantrag Megafon. Antragsteller ist der Marc, Unterstützer Margret Felix Thomas. Will den Antrag jemand vorstellen? Okay, wollen wir den Antrag, gibt es irgendwelche Gegenstimmen zu dem Antrag? Dem ist nicht so, dann ist der Antrag einstimmig angenommen. Und Aachen bekommt ein Megafon. Okay, Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung. Ich würde sagen, wir haben 1, 2, 3 neue Mitglieder angenommen. Gibt es irgendwelche Wortmeldungen dazu? Oder aufgenommen? Vorstellung nicht nötig. Okay. Dann haben wir Antrag, Finanzantrag 307208, Beteiligung an den Kosten der Demo-Polizeigesetz NRW stoppen. Antragsteller Stefan. Dagegen. Ah, der Antrag wurde abgelehnt, genau. Den Antrag haben wir abgelehnt. Okay, dann kommen wir jetzt zum... Das können wir vielleicht kurz begründen, warum wir den abgelehnt haben. Ich meine, das steht zwar im Text drin, aber halt kurz auch zum darüber sprechen. Zum einen, das ist nicht mehr nötig. Die Nachbesprechung der Demo hat schon gegeben, dass die Kosten gedeckt sind. Und da haben wir gesagt, weil wir ein paar Schwierigkeiten hatten, auf der Demo zu Wort zu kommen, oder war ganz klar gesagt, uns wurde kein Redeswort gegeben. Und da wir uns bei der ersten Demo im Juli sehr stark finanziell engagiert haben, aus mehreren Bereichen, haben wir hier mal darauf verzichtet. Das nur mal zur Erklärung. Okay, danke für den Punkt. Dann kommen wir zum diskussionswürdigen Punkt Sonstiges. Als erstes Rückblick, Demo-Polizeigesetz NRW stoppen. Ich hatte eine Wortmeldung. Entschuldigung. Vaku? Ja, nochmal zu dem Antrag. Ich glaube, der Frank wollte auch sagen, dass speziell der Antragsteller selbst sehr viel Arbeit eingesteckt hat in dieses Bündnis. Und auch das halt eben ein Grund war, dass gesagt wurde, das müssen wir nicht unbedingt auch noch finanzieren. Da war viel Arbeitsleistung drin. Danke, Vaku. Das steht auch drin im Text. Das habe ich selber da reingeschrieben. Und ich habe vergessen, genau. Gerade zu sagen. Das ist völlig richtig. Danke. Danke für die Ergänzung. Dann jetzt Rückblick Demo-Polizeigesetz NRW stoppen. Wer will dazu was sagen? Ja, ich habe ja eben vorgelesen, wo ich an dem Wochenende war, nämlich in Berlin. Und ich fände klasse, wenn hier jemand, der dabei gewesen ist, ein bisschen erzählt, wie die Stimmung so vor Ort gewesen ist. Also ich persönlich fand es sehr gut. Ich habe in Nachrichten einiges mitgekriegt darüber. Ich habe auch schöne Fotos gesehen, auch aus Niedersachsen, die ja zeitgleich in Hannover waren. Am 8., dass sehr schön Piratenflaggen im Bild waren, fand ich ganz toll. Und dass hier in Düsseldorf überhaupt so viele Leute auf der Straße waren für den Dezember, war auch klasse. Aber wer ist jetzt, ist vielleicht jemand da, der vor Ort hier auf der Straße dabei war? Vaku? Ja, also wir waren ein netter kleiner Block zusammen mit Digital Courage und dem Chaos Computer Club C4 aus Köln. Ist natürlich kein Vergleich gewesen, was die Teilnehmerzahl angeht. mit dem Juli, nicht in unserem Blog und auch nicht insgesamt, aber dadurch, dass zeitgleich eben auch die Demo in Niedersachsen war, konnte man halt eben sagen, so circa 10.000 Leute waren gegen Polizeigesetze wieder auf der Straße an diesem Samstag. Das Wetter war jetzt auch nicht so lustig, aber wir haben alle tapfer durchgehalten und die Stimmung war durchaus positiv. Die MLPD hat man hinten so ein bisschen von der Demo weggehalten, weil sie ja nicht angemeldet waren zu dieser Demo. Also der Blog war nicht angemeldet. Ja, mehr kann ich auch nicht berichten. Okay, danke dafür. Noch irgendwelche Worts oder Erfahrungsbeiträge? Ja, ich kann ja, also erstmal danke, Marco. Und da wir so viel hier über das Polizeigesetz besprochen haben, das ist ja dann in der, die Demo, die war am Samstag und in der darauffolgenden Woche hier am Mittwoch ist das Ding verabschiedet worden im Landtag. Und da gab es, ich habe jetzt hier hingeschrieben, kleine Überraschung, also in Anführungsstrichen Überraschung. Das ist so, dass die SPD auch noch zugestimmt hat, was dann wiederum der CDU genutzt hat. Sie konnte dann natürlich sagen, eine breite Mehrheit hat diesem Gesetz nach den Änderungen und der Kritik und so jetzt zugestimmt, der Landtag mit breiter Mehrheit. Das war der CDU sehr wichtig und die SPD hat sich da wirklich billigst einkaufen lassen, weil die eine ganz bescheuerte Änderung in Anführungsstrichen durchgesetzt hat, dass nämlich jetzt eine anwaltliche Beratung den Menschen, die halt wegen Identitätsfeststellung festgehalten werden, zugeteilt wird, und zwar nachdem der Beschluss zum Festhalten vom Richter getroffen ist. Also ist ein bisschen juristisch, ist es völliger Murks, was die da verabschiedet haben, finde ich. Gerade mit der anwaltlichen Beistellung, das ist in, wie soll man sagen, da gibt es immer wieder die Ausrichtung, ist das jetzt halt nach dem nach der Familiengerichtsbarkeit, das ist ein Gesetz, wo drin steht, dass ein Richter zwar entscheiden muss, aber der Betroffene muss nicht gehört werden, oder ist das nach dem Strafrecht und so weiter. Das ist hier alles überhaupt nicht im Gesetz drin, da steht einfach anwaltlicher Beistand, nachdem ein Richter eine Entscheidung gefällt hat. Was das juristisch soll, ist wirklich völlig unklar. Da haben auch über Twitter schon diverse Leute gesagt, was habt ihr da für einen Mist gemacht? Da steht also jetzt wirklich im Gesetz was drin, was wahrscheinlich wertlos ist. Und dafür hat die SPD sich halt hierher gegeben und zugestimmt. Das ist schon, ich meine, uns liegt nicht viel an der SPD. Die 5%-Ziel können sie ruhig machen. Aber es ist sehr traurig, wie halt hier dieser Rest des Polizeigesetzes halt verabschiedet wurde. Ob sich Klagen dagegen, ob sich da was tut im Bericht in Richtung Verfassungsklage oder so, das wird sich Anfang des Jahres zeigen, weil die Gruppe, die dagegen protestiert hat, die wird sich noch weiter treffen. Und die Piraten sind da auch dabei, sorry. Danke für diesen Bericht. Dann würde ich den nächsten Bericht aufrufen. Bestenfalls war im Oktober auf der Cannabis-Normalkonferenz. Bestenfalls würdest du uns vielleicht davon berichten? Namen zusammen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr machen, wenn es die Zeit durch zulässt, weil ihr hoppelt hier so ganz arg durch. Weil ich auch eine ganz liebe Einladung bekommen habe vom Vorstand, ob ich nicht auch gleichzeitig einen Tätigkeitsbericht abliefern kann oder einen Rechenschaftsbericht und einen Ausblick für das Jahr 2019. Das würde ich gerne tutti komplett in einem Abwasch heute Abend machen, wenn euch das recht ist. Ich sag jetzt ja. Dann nehme ich das so und danke euch dafür. Nehmt euch ein bisschen Zeit, entspannt euch, trinkt ein Glas Wein oder wie auch immer. Ja, was mache ich so? Also so lange bin ich ja noch gar nicht Themenbeauftragter für NRW. Ich glaube, im Sommer war es. Ja, was mache ich? Ich mache wöchentlich eine AG-Sitzung, eine Mumble-Sitzung, moderiere die. Bin da auch Koordinator mit noch einem weiteren zusammen. Ich pflege natürlich permanent Kontakte zu NGOs, bin selber im Zuge meiner auch seinerzeitigen Bundesbeauftragung Mitglied bei YesNRW, Das sind Junkies, ehemalige Substituierte, das sind Selbsthilfevereine. Ja, warum? Zum einen einfach, weil ich eben Politik für diese Menschen machen möchte und mich damit dann eben auch mit deren Problemen am liebsten direkt auseinandersetze. Inzwischen bin ich halt eben, wie gesagt, Mitglied da, arbeite auch mit denen zusammen. Wir haben jetzt einen Substitutionsvertrag gemeinsam entworfen. Wir besuchen Kontaktläden, Konsumräume in NRW, weil ich da, wie gesagt, in der Projekt, im Projektbeirat bin von Yes NRW. Dann bin ich Mitglied bei Cannabis Colonia. Da trifft man sich monatlich. Der Verein schwächt leider auch so ein bisschen auf der Brust. Betreue da auch so ein bisschen mit die Facebook-Seite. Das mache ich natürlich auch für die Piratenpartei. Sowohl auf Twitter als auch auf Facebook betreibe ich da und bespaße da entsprechende Accounts. Ja, dann darf ich euch sagen, dass das NRW tatsächlich immer noch das modernste drogenpolitische Programm hat von der Piratenpartei. Da war ich auch nicht ganz unbeteiligt dran, um mich zu sagen, ich habe das 2013er modernisiert. Ja, das ist so das, was mir heute so im Laufe des Tages eingefallen ist. Ich habe bestimmt noch was vergessen. Dann würde ich jetzt ganz gerne tatsächlich zu dem Punkt kommen, Cannabis normal. Da hatte ich einen Antrag gestellt und freundlicherweise hat der LAFO NRW den auch bestätigt und die Kosten für die Reise übernommen. Was habe ich da gemacht? Ja, Drogen genommen natürlich. Nein, Quatsch. Also es gab dort sehr spannende Vorträge von wirklich interessanten Leuten, angefangen von Richtern, Juristen bis Biologen. Richter Müller, weiß nicht, wer ihn kennt, ist der strengste Jugendrichter in Deutschland, mal von der Bild tituliert worden. Der startet jetzt eine Justizkampagne. Ich kenne ihn inzwischen ganz gut, habe ihn dort auch getroffen und konnte ihm auch für die Kampagne eine Designerin vermitteln. Dann habe ich dort jemanden kennengelernt von der Selbsthilfegruppe Cannabis in Düsseldorf. Den habe ich inzwischen auch besucht und versucht, ihn da zu beraten in Sachen, wie kommt er weiter an Geld. Es gibt da schon Finanzierung von der Stadt Düsseldorf, aber da geht noch mehr über die Krankenkasse. Fahren wir übrigens morgen da wieder hin. Dann habe ich die Veranstalterin vom GMM Dortmund dort wieder getroffen, eine ehemalige Piratin übrigens. Konnte mir dort einen Redeslot für den GMM Dortmund im Mai 2019 sichern für die Piraten. Dann habe ich den Menschen getroffen oder kennengelernt, der erstmalig eine Hanfmesse in Deutschland in ganz normalen Messehallen stattfinden lassen wird. Und zwar eben auch in Dortmund, in den Westfalenhallen. Dort werde ich eine Diskussionsrunde moderieren, wahrscheinlich eine Patientenrunde. Ja, damit vielleicht, das ist vielleicht auch schon fast so ein Übergang zu 2019. Habe dort einen guten Bekannten wieder getroffen, der als einziger Delegierter im Spätsommer bei der WHO war. Da geht es um die Neubewertung von Cannabis, die ja seinerzeit 1961 in die Opiumkonferenz ist die Hanfpflanze mit eingeflossen, was völliger Schwachsinn ist. Und man hat das tatsächlich mit fundierten Studien inzwischen überprüft, also zum Beispiel das Auslösen von Psychosen und so weiter. Also diese ganzen angeblich belegten Vorurteile, also die letztlich einer ideologischen Politik entsprechen, aber nichts mit der Realität zu tun haben, sind überprüft worden und die sind auch tatsächlich akzeptiert worden. Es gab eine unglaublich große Enttäuschung in der NGO-Szene, weil man erwartet hat, dass man Anfang Dezember diese Ergebnisse und diese neue Bewertung weltweit veröffentlichen wird. Die WHO ist schon vor ein paar Jahren rübergekommen und verfechtet das auch immer deutlicher, dass die repressive Drogenpolitik insgesamt wohl keinen Sinn macht. Das kann man anhand einfach von Statistiken sehen. Die Zahlen werden nicht besser bei einer Repression, sondern schlechter. Um dann noch darauf zurückzukommen, also die WHO hat eben nicht Ende des Jahres, wie erhofft, die neue Bewertung von der Hanfpflanze und von Cannabis veröffentlicht. Und jetzt kommt der Hinweis, man muss sich einfach auch vorstellen, dass die WHO natürlich auch eine riesige Verantwortung hat. Das ist eine Weltgesundheitsorganisation und man muss sich einfach klar machen, dass Leute, die mit Drogen handeln, und das gilt auch für die Cannabispflanze, getötet werden. Auf der Welt, in manchen Ländern, wo halt repressive Politik sehr weit forciert worden, also man guckt in die Philippinen rüber. Worauf ich hinaus will, ist es tatsächlich so, dass Veränderungen stattfinden. Also wenn die WHO jetzt plötzlich sagen würde, hello, das ist alles gar nicht so schlimm, es gibt eine neue Bewertung, und diese Länder, die diese starke repressive Politik fahren, denen muss im Prinzip auch die Zeit gelassen werden, dass sie sich umstellen können. Das passiert gerade im Hintergrund, das merkt kaum einer. Thailand hat vor ein paar Wochen das medizinische Cannabis aufgemacht. Heute ging durch den Ticker Südkorea. Und das sind Länder, wo, wie gesagt, da geht es nicht mehr um Gefängnis, sondern das geht da weiter, was die repressive Politik. Es ist davon auszugehen, dass 2019 tatsächlich eine neue Bewertung zumindest dieser Substanz weltweit veröffentlicht werden wird. Es macht mir Hoffnung, dass das endlich aufhört mit der Verfolgung, der Kriminalisierung und dem tatsächlich auch Morden. Ja, dann habe ich mit der eben angesprochenen Dame schon mal, also die Dame, die in Gym M Dortmund veranstaltet, eine Idee entwickelt. In Berlin wird zukünftig in Teilen zumindest Drug-Checking angeboten, was eine sehr vernünftige Idee ist. Man soll wissen, welche Substanzen man konsumiert. Konsumiert werden sie eh. Aber die meisten Toten in Sachen Überdosierung entstehen tatsächlich eben dadurch, dass die Leute gar nicht wissen, was sie für ein Material sich in die Adern knallen. Ja, das wird, wie gesagt, in Berlin soll das angeboten werden. Das ist durch der Beschluss. Die sind daran. Und wir haben vor, tatsächlich eine Petition zur Verfügung zu stellen, am liebsten über die Piratenpartei. Das ist eine Ex-Piratin, die aber den Piraten immer noch sehr gut gesonnen, sehr wohl gesonnen ist. Und so, dass wir das im Prinzip ähnlich wie der DRV das seinerzeit mal gemacht hat, eine Petition zur Verfügung stellen, allen, die es wollen, die man in allen Kommunen deutschlandweit stellen kann. Das habe ich selber schon mal durchgezogen. Das funktioniert ganz gut und ist auch relativ einfach, was den Aufwand betrifft. Es ist sehr niederschwellig, solche Sachen zu machen. Das war wiederum auch schon eine Sache Ausblick 2019. Weiter geht's in Sachen, was möchte ich gerne machen 2019? Ich würde ganz gerne einen Stand für die Piratenpartei auf dem Messestand in Dortmund machen. Es gibt noch viele weitere Veranstaltungen, zum Beispiel die Mary Jane. Die würde ich auch gerne, da würde ich auch gerne wieder einen Stand machen. Hatten wir letztes Jahr keinen. Das hatte was mit meiner Bundesbeauftragung zu tun. Da komme ich aber gleich auch nochmal zu. Ich würde gerne an der Hanfparade teilnehmen und die Berliner unterstützen, unter anderem mit dem Orga-Material, wie ich es immer gemacht habe. Die letzten zwei Jahre hat das Berlin so ein bisschen mit übernommen. Das war eher eine traurige Veranstaltung, muss ich sagen. Das würde ich gerne auch wieder nach vorne schubsen. Dann gibt's wieder natürlich nächstes Jahr die Cannabis-Normalkonferenz. Ich hoffe, ihr habt gehört, dass es Sinn macht, diese zu besuchen. Ja, abschließend möchte ich sagen, dass ich mich, der Bundesvorstand sucht neue Themenbeauftragte, und ich hatte seinerzeit mich mit dem Bundesvorstand nicht so gut verstanden und habe daraufhin auch meine Themenbeauftragung an den Nagel gegangen. Ich würde mich aber dieses Jahr wieder, oder nächstes Jahr kommt die, glaube ich, raus, die Bewerbungsaufforderung, würde mich da bewerben. Ich hoffe, ihr unterstützt mich da insoweit, weil ich da auch dann eben Mittel brauche. Der Bund ist platt. Ich brauche Landesmittel, um eben die eben erwähnten Veranstaltungen für die Piraten umzusetzen, durchzuführen. Ansonsten kann ich nur sagen, selbstverständlich unterstütze ich, und das auch sicherlich darüber hinaus, dass ich eine Beauftragung von NRW habe. Alle, die irgendwie was mit Politik und Drogen machen möchten, Beratung brauchen und so weiter und so fort. Ich danke euch für meine Aufmerksamkeit und für die Beauftragung, warte auf eure Fragen und bitte euch, mir gleich noch 2 Fragen zu ermöglichen nach euren Fragen. Dankeschön. Ich danke dir für diesen sehr ausführlichen und interessanten Bericht und Bernd hat eine Wortmeldung. Ja, vielen Dank. Ich mach mal den Aufschlag hier. Also sehr nett, dass du für deine Aufmerksamkeit dankst. Gern geschehen, sage ich dazu, kein Problem. Jederzeit gerne wieder. Ich fange mal ganz vorne an. Also ich glaube, das haben wir in dieser Form auch noch nicht gemacht und ich fände das gut, wenn das sich hier auch im LAFO im Land LV etabliert, dass man halt bei den Kollegen, die eine Beauftragung haben, eine Landesbeauftragung, dass sie halt in gewissen Abständen, meinetwegen halbjährlich oder jährlich, wie auch immer, auch mal ein bisschen über ihre Beauftragung, sprich über das, was sie so getan und gelassen haben und was sie so vorhaben und so weiter, auch mal berichten. Und zwar nicht nur dem Landesvorstand, sondern halt eben auch den interessierten Mitgliedern und Zuhörern. Das finde ich eigentlich ganz gut und ich hoffe, dass sich das eben genauso etabliert und dass man das dann vielleicht halt zu einer ständigen Einrichtung vernünftigerweise auch machen kann. So, jetzt zum Thema selbst. Da habe ich natürlich ein paar Fragen. Ich stelle die mal unsortiert und wahrscheinlich ist das eher von hinten nach vorne als umgekehrt. Erstmal ein persönlicher Kommentar. Also ich finde es bedenklich, seine Beauftragung für ein Thema, für das man ja brennt, das man ja gerne auch, für das man sich stark macht, auch innerhalb der Partei, auch als Parteivertreter, dass man das aufgrund Differenzen mit einem amtierenden Bundesvorstand einfach mal so zurückgibt. Das bist du allerdings nicht der Einzige, der das tut. Das ist eine, wie ich finde, unangenehme Angewohnheit, dass Leute eher das Persönliche in den Vordergrund stellen als das Thematische. Aber sei es drum. Du willst dich ja wieder bewerben. Wunderbar. Jetzt erstmal die erste Frage. Ich höre immer nur, ich habe teilgenommen, ich bin dahin, ich will das, ich will jenes. Bist du der einzige Pirat quasi, der in dem Bereich da unterwegs ist auf diesen ganzen Veranstaltungen? Auch wenn du sagst, du möchtest da einen Stand machen in Dortmund, bist du dann der Einzige oder kriegst du Unterstützung aus meinetwegen der AG Drogenpolitik oder von anderen Mitgliedern hier aus NRW? Da wüsste ich gerne mal ein bisschen mehr, wie sich das so, ich sag mal, mitgliederweit verhält. Dann das andere, du sagtest, du bist da in diesem Verein Yes und da hast du noch einen anderen Verein vorher erwähnt, dessen Name mir schon wieder entfallen ist. Bist du da mit als bestenfalls oder als Pirat quasi, also als politischer Vertreter der Partei oder als Privatperson? Und dann die dritte Frage und da möchte ich es dann auch erstmal bei belassen ist, das hört sich sehr gut an, vernetzungstechnisch, was du da referiert hast auf der Cannabis Normal. Wunderbar, das ist auch gut, das muss auch sein. Wie kann man in Zukunft es so gestalten, dass man da möglicherweise auch ein bisschen mehr in Erscheinung tritt? Also wenn ich sehe, dass wir, wie ich finde, zu Recht, dann eine Demo jetzt, was ja auch in dem Pad drin steht, in dieser Sitzung erwähnt wurde, nicht unterstützen, weil wir einfach keine Rolle dabei spielen oder weil wir auch, ich sag mal so, keine öffentliche Rolle bei so einer Demo dann spielen, dann finde ich, dass wir das zu Recht nicht unterstützen. Und ich würde mir wünschen, dass man nach und nach halt auch bei diesen Veranstaltungen möglicherweise auch etwas ein bisschen mehr in die öffentliche Wahrnehmung auch als Partei rutscht. Wie siehst du das? Gut, das waren jetzt eine ganze Menge Fragen. 3. Ja, ich sehe 4, aber beziehungsweise 3,5. Also zum einen wollte ich noch einen kurzen Kommentar zu der Geschichte, dass ich die Beauftragung mal einfach so hingeschmissen hätte. Nein, das habe ich sicherlich nicht. Sondern ich habe mir da Gedanken zu gemacht und es gab einfach eine Geschichte, wo der Vorstand, beziehungsweise ein Teil des Bundesvorstandes sich dermaßen quergestellt hat. Ich habe an dieser Sache, an diesem Ding, habe ich sogar ein Dreivierteljahr gearbeitet, dass es klappt. Und dann hat es geklappt und dann sagt mir der Bundesvorstand, nee, wir wollen das nicht so veröffentlichen, wie du das gerade eben zum Beispiel auch gefordert hast oder dir gewünscht hast. Unterstützungsstände ist das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe. Klar habe ich Unterstützung bei Ständen und bei Veranstaltungen, die ich für die Piratenpartei organisiere. Also ich mache das jetzt seit 2013. Da war die erste Cannabis XXL-Konferenz in München und da waren wir ungefähr zu 8 Leuten am Stand. Die Messen auf der Mary Jane sind meistens mit 6, 7, 8 Leuten besetzt, auch je nachdem. Selbstverständlich hole ich mir Hilfe bei den Piraten, das ist gar keine Frage. Und das funktioniert auch, weil es da auch genug begeisterte Leute gibt, die wissen, dass das Thema, auch wenn es kein Kernthema der Piraten ist, aber eben sehr, sehr viele Überschneidungen mit unseren piratigen Kern- oder Grundsatzprogrammen hat, wie Freiheit, Datenschutz und hast du nicht gesehen. Dann ging es um Vereine, privat oder Pirat, so habe ich dich verstanden. Also ja, richtig. Das ist eine in Anführungsstrichen eine schizophrene Situation. Ich mache beides. Also ich versuche sowohl, wenn ich Vereinsmitglied bin, den Verein zu unterstützen und alles, was ich in Sachen Drogenpolitik mache, mache ich im Prinzip auch als Pirat. Und jeder weiß auch, dass ich Pirat bin und wir werden da auch unterstützt als Piraten. Oder die Piraten werden da unterstützt. Der Christian kann das, glaube ich, ganz gut bestätigen. Der kennt mich, der weiß, wie ich da so agiere. Der kennt auch den Verein, den du wieder vergessen hast, Cannabis Colonia, ganz gut. Ja, also zum Beispiel habe ich mal Unterstützungsunterschriften bei einem Yes-Projektbeiratstreffen rumgehen lassen. Da hat sich keiner verweigert, im Gegenteil, das war überhaupt kein Problem. Also auch da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Stand, was unsere Drogenpolitik betrifft, die ich da eben auch natürlich vertrete. So, ja. Was der Erfolg, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, von eben solchen Veranstaltungen und Besuchen. Gut, da muss ich sagen, 2013 war ich noch längst nicht so vernetzt, wie ich es heute bin. Aber es gibt auch Sachen, ich habe einige Sachen geschrieben, auch schon für NRW. Mir juckt es auch schon wieder in den Fingern. Ich habe da schon wieder was im Kopf, was ich ganz gerne ablassen würde. Da kommt mit Sicherheit noch was. Es gibt auch ein Video zum Beispiel von der Mary Jane, das hat der ist sogar immer noch Videobeauftragter, glaube ich, Marc, vergiss es. Der hat ein Video und der hat ein Interview mit mir gemacht auf der Mary Jane, das habe ich sogar noch mal vor ungefähr 3, 4 Wochen gepostet. Kann man mal reinhören, da gebe ich halt tatsächlich so ein bisschen, also das Interview geht so in die Richtung. Ist egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche das für die Messe in Dortmund, wenn wir daran teilnehmen werden, habe ich schon eine Anfrage raus in Sachen, ob wir da nicht mal ein paar Interviews machen, wo ich dann tatsächlich viele Leute, ich kenne halt inzwischen wirklich sehr viele Leute aus der Szene, die recht populär sind innerhalb und sogar auch außerhalb der Szene. Die würde ich gerne interviewen und das ist halt die Frage, ob wir ein Videoteam zusammenkriegen. Wenn ja, dann wird das sicherlich eine größere Geschichte. Ich hoffe, ich habe deine Fragen damit ausführlich beantwortet. Ja, vielen Dank. Danke. Okay, danke. Sammy? Ja, ich wollte dazu nur ganz kurz sagen, wir sind ja, also nicht der Landesvorstand NRW, überhaupt nicht. Aber der gesamte Bundesvorstand ist ja mit seinen Drogenspezialisten, wie auch zum Beispiel Olli Waag, zum Teil so umgegangen, dass Olli Waag zum Beispiel aus der Partei ausgetreten ist. Und wir haben da eine sehr krude Haltung zu, denn in unserem Programm steht eindeutig, wir sind für die Entkriminalisierung von Drogen, wobei ich dann häufiger auch auf das Lissabon-Projekt, also das Portugal-Drogenverfahren, hinweise. Und der bestenfalls macht da in meinen Augen eine super Arbeit. Und wir haben das auch eigentlich immer unterstützt. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Zumal ich auch beim derzeitigen BUFO, sagen wir mal so, nicht das Problem sehe, nach Mögen oder nicht Mögen einer Person zu urteilen, sondern eher nach den Fähigkeiten. Ja, das war's. Isan? Ich wollte dem bestenfalls noch einen Tipp geben. In Mattermost, musst du mal gucken, da gibt es jetzt einen Kanal Video, da findet sich die Truppe, die also Hilfestellung gibt beim Filmen, beim Schneiden, beim Material aufarbeiten. Guck da mal in den Kanal, da findest du mit Sicherheit, Leute. Vielen lieben Dank. Ich habe sogar schon mit dem Danny drüber gesprochen. Okay. Ah, Frank? Ja, auch von mir vielen Dank für den Bericht und wie Bernd gerade sagt, ist sicher auch erste, Test ist sehr gut gelungen, eigentlich wie jemand, der beauftragt wurde, hier einen Bericht abgibt. Also danke auch von meiner Seite. Ich habe eine Frage zur politischen Großwetterlage. Auf solchen Konferenzen und so, da wird ja auch ein bisschen gesprochen. Wo gibt es neue Initiativen? Wir müssen ja nach wie vor Gesetze ändern, damit sich hier in der Situation zur Drogenpolitik etwas ändert. Gibt es da Initiativen, die gerade stattfinden, die bald stattfinden, so dass wir uns hier auch vorbereiten können? Ich denke da an eine Vernetzung mit AGÖA oder sowas, dass man Termine, Initiativen perspektivisch kommuniziert, damit hier eine Vorbereitung stattfinden kann, damit die Piraten zeitnah mit Öffentlichkeitsarbeit zum Thema am Start sind. Ja, jetzt bin ich ganz kurz raus, Moment. Weil du AGÖA sagtest, Moment. Entschuldigung, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Ich meine, du musst jetzt nicht hier eine Liste von Terminen drunter sprechen, sondern dass man immer darauf achtet und sowas halt auch weitergibt hier. Okay, also ich bin recht nah mit der AGÖA verbunden. Das heißt, dass solche Dinger dann auch, ich bin in Mattermost und ich arbeite da auch, soweit ich das mit meinen Möglichkeiten kann, versuche ich wieder die Bundespresse zu unterstützen. Jetzt ist mir schon wieder der Faden gerissen. Du wolltest irgendwas anderes. Ich habe noch gefragt, ob gerade Initiativen am Start sind. Genau. Zum Beispiel, hatte ich auch gerade vergessen zu sagen, der BDK, Bund Deutscher Kriminalbeamter, der ist ja sowieso eigentlich für eine Entkriminalisierung. Das haben die gerade schon wieder vor 2 Wochen, glaube ich, durch die Presse gejagt. Ist eigentlich ein Indikator, dass vielleicht irgendwas brutzelt, irgendwas vorbereitet wird? Weißt du da irgendwas? Also. Wie gesagt, ich kenne den Richter Müller, den Andreas Müller ganz gut. Ich war mit dem auch ein Häppchen essen und es ist so, dass dort mit dem DHV, in Verbindung mit dem DHV eine Kampagne gestartet wird. Anfang des Jahres, habe ich eben schon mal angedeutet. Da geht es darum, das Verbot im BTMG bezüglich Cannabis beim Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Der Hintergrund ist folgender, dass im Prinzip jeder Amtsrichter und natürlich auch die Richter in den höheren Gerichten, also Landesgerichten, haben die Möglichkeit, in dem Moment, wo sie einen Fall in Sachen Cannabis auf dem Tisch liegen haben, das Verfassungsgericht anzurufen und da entsprechend eben eine Überprüfung des geltenden Rechtes zu veranlassen. Und das ist schon mal passiert, aber nicht konsequent. Es ist seit 1994 ist es eigentlich in Deutschland so, dass der Konsum von Cannabis nicht verboten und auch nicht sanktioniert werden darf. Tatsächlich sieht es anders aus. Man denke ans Führerscheinrecht, wo es reicht, wenn man Abbauprodukte im Blut feststellt, dann wird einem der Führerschein grundsätzlich abgenommen. Also da gibt's eine Kampagne, der DHV sammelt zurzeit da auch Geld ein und zwar ordentlich. Die haben inzwischen schon um die 60.000. Der Herr Müller hatte irgendwie mit 7.000 gerechnet, also der hat jetzt richtig Flocken. Der hat Mitarbeiter, Referendare, die an dieser Vorlage arbeiten, welche wiederum an eben allen Amtsrichtern, Landesrichtern zur Verfügung gestellt werden soll, damit eben, wenn es wieder zu einem Cannabis-Delikt kommt und wir reden von ungefähr 300.000, also ca. 300.000 Konsumdelikten, die verfolgt worden sind im Jahre 2017, trotz dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils. Das ist eine Geschichte, die in Planung ist, die mit Sicherheit auch groß rauskommen wird. Okay, danke. Tatjana? Ja, danke bestenfalls, dass du so kurzfristig meiner Einladung gefolgt bist. Und auf jeden Fall danke für den Bericht. Und wie gesagt, also falls du etwas schreiben möchtest oder so, nochmal danke für deine Arbeit. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Okay, wenn es dazu keine Wortmeldungen mehr gibt, so bestenfalls. Dann hätte ich noch die angekündigte Frage. Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich ein Problem mit der Abrechnung. Die Abrechnung liegt der Schatzmeisterei vor. Und das ist ein Volumen, was tatsächlich knapp an mein Einkommen reicht. Freigegeben und überwiesen. Ah, bingo. Dann hat sich das erledigt. Dankeschön. Haben wir gestern noch drüber gesprochen, ein paar Sachen geklärt und ist auf dem Weg, das Geld. Super, dankeschön. Dann kann ich Weihnachten feiern. Bestenfalls, wir haben doch Weihnachten, ne? Also bitte. Alles gut. Okay, wir kommen dann zum nächsten Punkt. Info über Mitgliederaktion ins Infomail. Wer mag dazu was sagen von meinen Kollegen? Ich wollte eigentlich nur hören, ob die jeder bekommen hat. Also ich habe die bekommen. Ja, ganz sehr gut. Gut, wir haben da noch ein paar, also das war zwar auch ganz am Ende, nochmal an die Europawahl erinnert. Und eben kann man hier die Frage, ob schon Stand zur Unterstützung unterschritten. Das war jetzt da nicht der Punkt, aber wir hatten darum gebeten, doch nochmal in der Verwandtschaft zu fragen, vielleicht über Weihnachten. Bin sehr gespannt. Ich würde mich freuen, wenn da ein klein bisschen Rücklauf kommt. Klar, es war nur eine Mail und irgendwo steht es dann da unter ferner Liefen und die drin. Aber vielleicht kommt ja so auch noch die eine oder andere Unterschrift rein. Bin gespannt. Danke dafür. Also Frage. Entschuldigung, noch eine Anmerkung dazu, weil die hat mich selber überrascht. Ich habe von, ich glaube, sogar 4 Leuten, die haben mir dann nochmal gratuliert zum, dass ich jetzt 1V bin, weil das haben die überhaupt nicht mitgekriegt, die haben noch nicht mal den LPT mitgekriegt. Also sowas gibt es halt auch, kann ich zwar nicht verstehen, aber naja, passiert. Okay, also fragt eure Familien, Bruder, Schwester und Katze, ob sie uns unterstützen mit einer Unterstützungsunterschrift. Lasst sie beglaubigen und schickt sie nach Berlin beziehungsweise zu uns. Okay, wir haben Berlin. Ja, okay, Berlin, außer wenn der Onkel aus irgendwo anders herkommt. Dann, aber schickt nach Berlin, ist in Ordnung. Okay, dann eine neue Rubrik. Frage an die Mitglieder. Was haltet ihr von internen Regeln für nachhaltige Beschaffung? Die Beauftragten des LAFOS werden zur nächsten Sitzung... Das sind zwei verschiedene Punkte. Ich merke es gerade. Ja, okay. Was haltet ihr von internen Regeln für nachhaltige Beschaffung? Wer mag es kommentieren? Am besten, der das reingeschrieben hat, das war ich. Zwar kam ich drauf, weil halt hier wieder eine Bestellung von China-Kram über Amazon angefragt wurde. Und wir kennen das, oder diejenigen, die im Kommunalen aktiv sind, wissen ja, dass da gibt es halt Initiativen für fair gehandelte Produkte im Rat zum Beispiel, wenn da Kaffee getrunken wird, oder dass die Kommune grundsätzlich auf Nachhaltigkeit bei der Beschaffung von, weiß ich nicht, alles Mögliche achtet. Und das ist eine Frage jetzt, sollen wir sowas auch einführen? Ich meine, wir reden hier über Klimawandel und über alle möglichen Dinge und bestellen halt Kram, der von Billiglöhnern ausgefahren wird mit alten Dieselautos und aus China sehr umweltschädlich nach hier transportiert wird. Das ist mal die Frage, wie passt das zusammen? Wir sind zwar eigentlich nicht die Partei, es gibt eine andere Partei, die ist da sehr stark aktiv. Die will ich jetzt nicht nachmachen. Ich wollte einfach mal nur die Frage stellen und hören, was halt Mitglieder dazu meinen, ob wir uns da irgendwie selber Regeln geben sollen. Die Frage geht im Prinzip tatsächlich eher an die Zuhörer als jetzt hier an den Rest vom Vorstand, weil das ist, ja. Okay, Bernd war aber, ja gut, melde sich an Bernd. Ich melde mich schon mal an für, wenn die Mitglieder gesprochen haben, würde ich gerne auch nochmal meinen Senf dazugeben. Okay, da die Mitglieder überrollt aussehen, scheinen wir deinen Senf Arsenik. Nee, nichts mit ASMI. Ich wollte nur fragen, um was es ging, weil ich eben gerade ein Telefongespräch hatte und nicht mir das entgangen ist, wozu die Mitglieder jetzt was sagen sollen. Ich habe eben darüber gesprochen, dass ob wir hier für Beschaffung, das heißt also Produkte, die Mitglieder aus ihren Budgets, hier VKV oder sowas bestellen, ob wir da irgendwelche Regeln aufstellen, dass zum Beispiel nicht bei Amazon bestellt wird oder kein China-Kram bestellt wird oder irgendwie sowas. Ob wir selber mal über Regeln nachdenken sollen oder nicht. Da ist noch eine Ergänzung, da ist jetzt heute nichts zu entscheiden. Es ist einfach nur eine Frage, ob das ein Thema ist, worüber man mal nachdenken sollte, intern als Piraten. Glaubst du allen Ernstes, dass wir da Regeln brauchen und dass das nicht für jeden eigentlich selbstverständlich ist? Wenn ein VKV, es geht jetzt hier nicht darum, wer das jetzt aktuell gemacht hat. Wir haben das in der Vergangenheit auch gehabt. Wir haben es leider auch in der Fraktion im Landtag gehabt. Da gibt es Menschen, die stellen sich ans Rednerpult und hauen eine Hammerrede raus gegen Klimawandel und Braunkohle und weiß nicht was. Und zack, steht der Amazon-Kurier vor der Tür und bringt denen irgendeinen Kram wieder vorbei. Und das ein paar Mal die Woche. Das passt nicht zusammen. Ja, okay, dann macht Regeln. Ja, Mali? Ja, Moment. Also, was ich dazu sagen wollte, ich unterstütze, auch wenn das eigentlich von Unternehmern gemacht worden ist, die Gemeinschaft bei Local. Und damit könnten wir was machen. Also nicht unter dem Aspekt, dass wir das unseren Leuten vorschreiben, sondern dass wir sagen, wir machen es auch und ne, buy local, kaufe zu Hause. Das Buch ist auch in einem Tag da. Also das wäre sogar pressemäßig durchaus möglich und mit denen zusammenzuarbeiten wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Das wollte ich dazu sagen. Sprechenraum? Bin ich rein? Ja. Also ich wollte mal fragen, wie stellt ihr euch das denn eigentlich vor? Gibt es mittlerweile Produkte, die kannst du definitiv nur noch im Netz kaufen und meistens kommt dann Amazon in Betracht, gibt Produkte, die kriegst du in der Stadt gar nicht mehr zu kaufen. Zumindest zum Beispiel aus dem Bereich der Elektrotechnik, die kriegst du fast nichts mehr zu kaufen. Es gibt keinen Elektronikhändler mehr, der nur irgendwelche Bauteile verkauft. Und wenn, dann musst du von Pontus nach Pilatus fahren, um irgendeinen scheiß Transistor zu kriegen. Darf ich antworten? Ja, ja. Nur mal jetzt so als Beispiel. Es gibt bestimmt noch andere Produkte, da kriegst du einfach, hast du einfach keinen Einzelhändler mehr vor Ort, weil das Produkt entweder selten gekauft hat oder das Internet oder diese Produkte vom Internet abgegraben worden sind. Die ganzen Hobby-Sachen findest keinen Hobby-Kreativ-Shop mehr. Okay, in Duisburg gibt es nur einen da oben in der Duisburger Innenstadt, da wo früher Sinn war. Aber eigentlich ist da auch Fehlanzeige. Da möchte mir mal jemand erklären, wie man an diese Produkte kommt, wenn man sie diese denn braucht. Die Frage, die doch gestellt worden ist, eben am Anfang. Also wenn vor Ort solche Läden nicht vorhanden sind, wo ich meine 17 Widerstände kriege und ähnliches, als Beispiel, nur als blödes Beispiel, dann sollst du natürlich auch online bestellen. Das wäre ja absurd, wenn nicht. Es geht nur darum, wenn ich mir ein Buch kaufe, nur um das mal als Beispiel zu nehmen, dann kann ich das genauso bei meinem Buchladen um die Ecke bestellen und es ist am nächsten Tag da. Und kann ich unterschreiben mit den Büchern, da habe ich keinen Stress mit. Ja, ja, und wenn du besondere Sachen brauchst, ja gut, und du die nicht vor Ort kriegst, dann bestellst du online. Die Frage war, ob wir dann vielleicht eine Sperrung von Amazon machen wollen würden, empfehlen würden oder wie auch immer. Darum geht's doch. Da möchte ich auch gerne anmerken. Stopp, ja, aber du bist dran, ja. Ich wollte ganz kurz anmerken, genau, das ist es nämlich, es gibt nämlich, ist Konrad ist vielleicht nicht das beste Beispiel, Konrad ist praktisch die Apotheke unter den Elektromärkten, aber die, auch bei den Preisen meistens. Allerdings, es gibt auch noch andere Online-Händler, die, wo man Elektrogeräte kriegt, unter anderem auch den Raspberry Pi sich bestellen kann und die auch teilweise versuchen, zumindest von ihrer Seite auch teilweise auch versuchen, eine Ökobilanz zumindest herzustellen und beziehungsweise auch darauf hinweisen, Moment, du musst schon sehr viel bestellen, damit du es kostenlos kriegst, weil wir machen das mit DHL, zu denen die Standardkonditionen und das kostet dann auch entsprechend so viel. Danke, Yvonne. Es kann ja sein, dass ich jetzt ein klein bisschen dumm bin. Einige würden das sicherlich bestätigen. Aber war die Frage von Frank nicht eher darauf abgezielt, wie wir als Piraten agieren, sprich im Sinne von Bestellungen der KVen und VKVen und nicht um das Verhalten einzelner Konsumenten? Also jedenfalls habe ich es so verstanden. Ich glaube, das hast du richtig verstanden. Ich glaube, wir haben Fass aufgemacht, was den Arm sprengen könnte mit einer Globalisierungsdiskussion. Ja. Es ging, glaube ich, darum, ob der Schlüsselanhänger beim Händler vor Ort, ob der uns die bedruckt oder ob wir die billig in China 1000 Stück bestellen. Ich denke, das war Franks Anliegen, ob wir uns da selber eine Art Moralkodex auferlegen. Frank, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Stone Pirat? Genau das würde ich auch unterstützen wollen. Genau darum ging es. Ich sage, es ist die, ich wollte nur, meine Anmerkung bezog sich nur darauf, dass es allen Alternativen geht. Man muss eigentlich dann auch nach den Alternativen suchen und diese gehen. Und wir als Piraten sollten uns wirklich überlegen, tatsächlich das dann zu forcieren, soweit es halt irgendwie möglich ist. Also ich persönlich finde, das wäre irgendwas, was man über ein Positionspapier, über einen Satzungsantrag irgendwie oder ein Meinungsbild auf dem Parteitag abfragen und da diskutieren könnte. Aber irgendwelche Wortmeldungen dazu noch? Ja, ich denke mal, also das war schon sehr gut. Das ging alles, ich sag mal, in die richtige Richtung. Geht ja hier nicht um Vorschriften, sondern mal so eine Ansatz, eine Überlegung. Und wenn am Ende am Parteitag da irgendwas ist, das ist noch eine Geschichte ganz weit weg. Ich denke mal, wir vielleicht nochmal im Forum oder so nochmal die Möglichkeit, das ein bisschen zu vertiefen. Ich fände halt gut, wenn man sich in die Richtung mal ein paar Gedanken macht und fand die Sachen, die hier heute gesagt wurden, schon mal sehr wertvoll und fand das gut so. Aber jetzt kommt die super Wortmeldung von Superkontakten wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, Bernd macht die Kiste jetzt zu. Ja, danke. Wo weißt du, dass das eine super Wortmeldung ist? Sehr gut. Ja, also ich danke dir auf alle Fälle, Frank, erstmal für die Initiative und für das wichtige Thema und so weiter, dass es hier mal auch besprochen wird. Ich habe vielleicht noch die eine oder andere Anmerkung dazu. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein First-World-Problem ist oder ein First-Party-Problem. Im Augenblick kriegen wir es noch nicht mal hin, parteiweit beim P-Shop zu bestellen, damit wir insgesamt auch als Partei was davon haben. Da habe ich auch durch verschiedene Gespräche, also wundere ich mich immer wieder, wie negativ man dem P-Shop gegenübersteht, der ja immerhin eine Institution der Partei ist und dass man lieber irgendwo im Netz billig Flyer oder T-Shirts oder weiß der Teufel was bestellt. Von daher wäre mir erstmal lieber, man beschränkt sich auf das, wie soll ich sagen, das Naheliegende. So, dann ist diese Überlegung sicherlich für Produkte des P-Shops sehr interessant. Also da finde ich, dass da muss man die Diskussion, glaube ich, auch mal hinführen, dass zentral oder für den zentralen Ein- oder Verkauf, wie man das auch immer sehen will, da das Thema auch vor allen Dingen erstmal ganz gut, denke ich mal, und richtig aufgehoben ist. Und dann ein kleiner Tipp vom Profi für Profis. Lasst uns doch einfach auf die Webseite, auf die Vorstands- oder auf die LV-Seite schreiben. Wir Piraten kaufen unsere Produkte nachhaltig ein. Herrgott, wenn es dafür, wie soll ich sagen, positive Reputation gibt, nachprüfen kann das eh keiner. Also sollten wir das mal gleich als erstes morgen machen. Okay. Entschuldigung. Mach's dran. Ich habe mich jetzt eigentlich im P-Shop gemeldet. Das ist richtig. Das sollte besser verstanden werden. Ich glaube, das ist ein Verständnisproblem, wie das Ganze funktioniert und warum der P-Shop Sinn macht und was der uns für Arbeit abnehmen kann und so weiter. Ich denke mal, so vielleicht zum neuen Jahr sollten wir das auch nochmal erklären. Oder vielleicht das Wiki ein bisschen aktualisieren, dass man da Dinge reinschreibt, wo man dann nachlesen kann und die Systematik ein bisschen besser versteht. Übrigens, der P-Shop denkt grundsätzlich auch über eine gewisse Nachhaltigkeit bei der Beschaffung nach, nämlich was die Druckereien angeht zum Beispiel, nicht die also nicht Richtung Ausbeuterdruckerei, sondern aus der Umgebung und so weiter und so fort. Also da sind auch schon so Gedanken im Hintergrund wieder laufen. Und ich denke, wir haben heute für NRW einen Aufschlag gemacht und gucken mal, wie wir das Thema hier weiterführen. Aber bitte nicht einfach so etwas auf die Webseite draufschreiben, das ist nämlich Käse. Und das kriegst du aus jedem Protokoll wieder raus, dass wir nämlich dann eben nicht nachhaltig sind. Da brauchst du nur ein paar Links checken und siehst, dass es alles Murks ist. Also wenn wir so ein Siegel drauf machen oder was beschreiben dazu, dann sollten wir das tatsächlich auch tun. Okay. Dann kämen wir zum nächsten und wohl letzten Punkt. Jahresrückblick, schönes Wort. Die Beauftragten des LAFOs werden zur nächsten Sitzung eingeladen. Bei bestenfalls hat es ja heute schon geklappt, einen kurzen Rückblick über das Jahr 2018 im Fachbereich zu geben. Das nur so als Information. Wenn es dann keine wichtigen Punkte mehr gibt, gibt es wichtige Punkte? Ja. Tatsächlich, wir fangen im Sprechenraum an. Willst du Stone Pirat? Jo. Ich wollte mich nochmal auf das Ticket beziehen, was ich euch reingeschoben frage, ist, wollen wir das, das können wir eigentlich auch hier öffentlich bequatschen oder können wir auch gerne nach der Sitzung noch machen. Das ist euch völlig überlassen. Es geht da um INWX. Ja, dazu wollte ich nämlich auch gerade was sagen. Das passt ja dann überhaupt zur AG-Technik. Freut mich, dass ihr auch vertreten seid. Das habe ich gelesen, was du geschrieben hast. Danke, dass du das Telefonat geführt hast, wegen Vertretung und so weiter. Und das geht jetzt in die richtige Bahn und derjenige mit der Bankvollmacht, der sich jetzt auch gemeldet hat, der wird dann unterschreiben und gut ist. Schön. Also dazu gibt es ja keine Rückfragen noch. Nee, das ist so, wie ich es erwartet habe eigentlich und so, wie es laufen sollte. Aber danke, dass du es gemacht hast. Liebend gern. Und ich hatte ja auch nochmal gefragt, Entschuldigung, Basti, wenn ich jetzt weiterrede, Thema AG-Technik. Zum einen vielleicht erzählen, was jetzt in Kassel war. Ich weiß nicht, ob ihr deswegen hier seid oder aus anderen Gründen. Ja, deswegen bin ich hier. Du bist sehr leise, Daniel. Genau. Ist jetzt besser zu verstehen? Nein, ein bisschen lauter. So besser? Ich würde empfehlen, die Leute, die ihn nicht verstehen, das Local Adjustments, Local Voice Adjustments zu machen, bei ihm mal ganz hoch zu ziehen. Das geht nur in den ganz neuesten Mumble-Versionen. Das funktioniert für den normalen Mumble. Mist. Ich weiß nicht, wie schlecht ihr mich versteht, sonst versuche ich mich jetzt einfach kurz zu fassen. Kein Wort verstanden. Also er versucht sich kurz zu fassen. Erzähl, ich wiederhole es einfach nochmal laut. Okay, versuchen wir dann so. Also ich war in Kassel, es war dieses Mal leider nicht ganz wie erwartet, dass wir über Synergiemöglichkeiten gesprochen haben, sondern es ging dieses Mal in Kassel in erster Linie eigentlich darum, der Bund braucht Hilfe, um seine Systeme neu aufzusetzen, weil wir niemanden mehr haben und dafür haben die sich einfach aus den Landesverbänden quasi Hilfe. In erster Linie ging es dabei um PET und um das System. Was war das letzte? Es ging ums PET und um? Gut. Also, es war jetzt, bei diesem Treffen ging es weniger darum, um Synergiemöglichkeiten im Endeffekt zu suchen und zusammenzubringen. Es ist im Endeffekt darauf hinausgelaufen, dass die Bundes-IT Hilfe bei den Landes-ITs gesucht hat, bei der Manpower, um halt das PET, man merkt es ja auch, und das Wiki halt neu aufzusetzen. Mehr ging es, mehr ist da nicht eigentlich wirklich passiert, oder ist da noch irgendwas anderes gewesen? Das einzig andere, was noch war, war die Datenschutzschulung, die ich jetzt endlich machen konnte, weil unser Landesdatenschutzbeauftragter ja seit 2 Jahren nicht hatte. Daniel ist glücklich, dass er seine Datenschutzschulung endlich mal machen konnte. Und weil wir das Problem haben, dass unser Landesdatenschutzbeauftragter irgendwie ja in Nirvana verschwunden ist seit rund 2 Jahren. Das sind jetzt auch meine Worte. Ich habe den Menschen auch schon mal versucht anzuschreiben. Ich habe auch keine Antwort bekommen. Okay, danke. Frank? Ja, mich interessiert die Vernetzung natürlich und das Backup über die Landesverbände bzw. mit dem Bund zusammen, dass grundsätzlich die Arbeit besser verteilt wird. Ist denn das etwas, was dann quasi vielleicht ein bisschen aufgeschoben ist, aber jetzt nicht im Sande verläuft, sondern das macht ihr dann im Frühjahr oder? Es soll bei dem nächsten Treffen in Kassel wieder mehr da drin. Ich habe auch echt. Also es soll beim nächsten Mal, beim nächsten Treffen soll es genau darum gehen. Es ist nun mal, und darauf hat auch der Daniel auch nochmal darauf hingewiesen, dass es auch darum gehen sollte beim nächsten Mal wieder. Okay, danke. Noch eine Wortmeldung? Okay. Ja. Gibt es sonst irgendwelche Punkte? Ich hätte eine Bitte. Alles. Du darfst. Danke. Ich würde den Daniel Jäger bitten, mal ins Pad zu hüpfen und den Eintrag Moment, wo sind wir? Bei Zeile 323 zu prüfen, weil ich leider auch nicht alles verstanden habe und ich möchte nichts Falsches reinschreiben. Okay. Macht er gleich, wenn er seinen Rechner in Reichweite hat. Super, danke. Bernd? Ja, danke. Also beim Thema Sonstiges oder vielmehr beim Thema Jahresrückblick bietet sich natürlich an, heute und nur heute bei dieser Gelegenheit mal ein allgemeines Feedback einzuholen, Jahresrückblick, was war gut, was war schlecht, wo war der LAFO zum Beispiel gut, wo war der LAFO zum Beispiel schlecht, wobei das zweite wohl euch eher so gut wie gar nicht vorkommen hätte dürfen oder vorgekommen sein dürfte. Aber ich würde mich freuen, wenn mal so ein wenig, ja, so ein Resümee über das Jahr kommen würde bei dieser Gelegenheit. Alle sind aufgerufen. Wer nichts sagt, das ist gleichzeitig ein Lob, weil keine Kritik heißt automatisch alles super. Jetzt hast du es aber überfallen. Ja, Mensch, danke. Das finde ich doch mal gut. Ein Riesenlob von allen Anwesenden. Das gefällt mir. Dankeschön. Wir machen weiter auf dem Wege. Olli? Machst du vielleicht eine Jahresabschluss-Vorstandssprechstunde, die man so als Thema titulieren könnte? So, nächsten Donnerstag? Zweiter Weihnachtstag? Ja, da ist, glaube ich, noch Termin. Da ist, glaube ich, nicht zweiter Weihnachtstag, aber ja, das ist regulär. Ist das der normale Arbeitstag quasi für den Vorstand und das bedeutet natürlich auch LAFO-Sprechstunde, ganz klar. So, dann mach doch darüber per E-Mail oder eine Einladung Rückblick 2018, weil dann melden sich auch die Leute, die jetzt heute hier nicht anwesend sind und wir fragen nach positiver und negativer Kritik. So das als Vorschlag. Ja, gute Idee. Das gebe ich hier gleichzeitig auf dem Wege gleich mit in den Kanal. Dann schreibe ich noch was oder irgendjemand. Dann wird das mindestens mal Hauptteil, einer der Teile oder der einzige Teil. Lasst euch einfach überraschen, seid dabei, nächste Woche in der LAFO-Sprechstunde sein. Wir würden da auch anonyme Meinungsäußerungen akzeptieren, weil hier in der LAFO-Sitzung ist man nicht anonym, in der Sprechstunde wäre das dann anonym. Dann könnt ihr auch irgendwie eine Maske über den Kopf ziehen oder so, es geht alles. Okay, dann kommt zahlreich nächsten Donnerstag. Und ich komme zum Ende. Anmerkung, Hinweise. Wenn ihr einen Infostand habt, tragt ihn in den Infostandkalender ein. Mitgliederversammlung und sonstige Veranstaltungen bitte auch im Wiki eintragen. Auf diese Weise erhält der Landesvorstand Kenntnis über die Veranstaltung und ihr seid versichert. Wir kommen zum NÖ-Teil. Deswegen, ich bedanke mich für euer Kommen bei meinen Kollegen, bei den Gästen, besonders bei der Vorbereitung Vako und der Protokollantin Isam. Der nächste Termin ist am 3.1.2019 um 20.30 Uhr. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke an alle. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.